Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. In unserer Reihe vor 50 Jahren hören Sie heute ein Hörspiel von Leon Feuchtwanger, das 1957 vom Rundfunk der DDR produziert wurde, inklusive der damals üblichen An- und Absage. Feuchtwanger, 1884 in München geboren, emigrierte 1940 in die USA. Berühmt wurde er mit seinem Roman Jud Süß, dessen Verfilmung die Nazis propagandistisch missbrauchten. Das Hörspiel Der Teufel in Boston erschien 1948 als Theaterstück. Wir bringen als Hörspiel ein Stück von Leon Feuchtwanger, Der Teufel in Boston. Das Stück spielt 1692 in der nordamerikanischen Stadt Boston. Das Land, rund 80 Jahre später die unabhängigen Vereinigten Staaten, ist noch Kolonie ihrer britischen Majestät. Das Studierzimmer im Hause des puritanischen Pastors Cotton Mather. Ich traue auf den Herrn. Ihr sprecht zu mir: Flüchte dem Vogel gleich auf seinen Berg. Denn sie, die Frevler, legen auf die Sehnen ihren Pfeil. Denn sie, die Frevler, spannen ihren Bogen und legen auf die Sehnen ihren Pfeil. Noch einmal von vorn. Verzeihen Sie, Sir. Ich hatte erwartet, du würdest bis Psalm 13 kommen. Ich traue auf den Herrn. Ihr sprecht zu mir: Flüchte dem Vogel gleich auf seinen Berg, denn sie, die Frevler, spannen ihren Bogen. Guten Tag! Onkel Thomas! Störe ich? Nein, bitte tritt näher. Richard, melde dich in einer halben Stunde wieder. Studiere inzwischen am Urtext, 14. und 15. Psalm. Ja, Sir, 14. und 15. Psalm. Ich freue mich, mein Junge, dass wir unsere botanischen Studien wieder aufnehmen können. Das heißt, wenn es dein Vater gestattet. Es wird herrlich sein, Onkel Thomas. Vorläufig wirst du keine Zeit haben, Richard. Man muss sich üben, seine Lust zu zähmen. Geh jetzt. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit dir zu sprechen, seitdem ich von London zurück bin. Mein Vater hat mir bereits erschöpfenden Bericht über die Londoner Verhandlungen gegeben. Du legst also kein Gewicht darauf, lieber Sparer, auch meinen Bericht und meine Meinung zu hören? Bitte verdreh nicht meine Worte. Selbstverständlich ist mir deine Meinung interessant, gerade weil sie von der unseren abgeht. Sie geht sehr ab. Du bist der gleiche geblieben, Thomas Coleman. Widerspenstig, ungläubig vor der Autorität, unzufrieden. Auch du hast dich kaum verändert, Cotton Mather. Ich höre, du arbeitest an einer Geschichte Amerikas? Ja, gewissermaßen. Magnalia Christi in Amerika wird der Titel sein. Großtaten Christi in Amerika. Ein anspruchsvolles Unternehmen. Außer dem Geschichtswerk habe ich eine neue Übertragung der Psalmen begonnen. Dein literarisches Werk findet auch in London Anerkennung. Ich sah dort deine Bücher in Bibliotheken, wo ich sie nicht vermutet hätte. Ja, jenseits des Meeres gibt es manche, die mich würdigen. Ja, als ob man dich hier nicht zur Genüge würdigte. Jedes Kind singt die Ballade von den Taten der Mathers. Ich ernte viel Undank. Ich denke dabei an dich, Thomas Coleman. Du irrst dich. Wenn einer, dann habe ich Sinn für deine Vorzüge. Ich weiß besser als die anderen, was es bedeutete, dass du dich damals hast impfen lassen. Während der Epidemie. Dich und deine Familie und alle, die auf dich hörten. Gegen das Vorurteil deiner Amtsbrüder und des ganzen Landes. Ach. Und wie furchtlos du warst. Damals im Kampf gegen den Diktator. Den Gouverneur. Das steht nicht nur in der Ballade. Das habe ich mit diesen meinen Augen gesehen. Und dafür nehme ich ein ganzes Schock deiner Schrullen und Verbohrtheiten in Kauf. Das ist sehr freundlich von dir. Aber warum hast du deine Mäkelsucht und Aufsässigkeit nicht unterdrücken können, als dich die Landesversammlung nach London schickte? Dein Widerspruchsgeist hat die Aufgabe meines Vaters ungeheuer erschwert. Du hast dich als ein noch schlechterer Christ erwiesen, als ich dachte. Es steht nicht allein bei den Mathers zu entscheiden, in wessen Brust Gott wohnt und in wessen der Teufel. Es steht bei meinem Vater. Er hat hier in diesem wilden Land, unter unwissenden Siedlern, ständig bedrängt von Indianern, das Gebäude eines Staates errichtet, auf dem Fundamente der Bibel. Einen Mann, den Gott so begnadet hat, den lässt er nicht irren. Niemals. Ich begreife nicht, dass jemand, der so viel von Naturwissenschaft versteht und andere Vorurteile mit so scharfem Verstande durchschaut, dergleichen über seine Lippen bringt. Und ich begreife nicht, dass ein Arzt und Gelehrter deines Formats sich einer Erkenntnis verschließt, die dem simpelsten Bauernknecht in die Augen springt. Es ist mir leid, dass gerade du, Thomas Coleman, der Bruder meiner Frau, rebellierst gegen die gottgewollte Ordnung. Ich gebe es auf. Dein Vorurteil gegen das freie Denken sitzt zu tief. Ich hoffte, du würdest mir Gelegenheit geben, alles nochmals mit dir durchzusprechen, bevor ich verreise. Du willst verreisen? Ja. Du willst wieder nach London? Ja. Oder eine Aussprache mit dir macht diese Reise überflüssig. Gut. Ich höre. Was beabsichtigt ihr zu unternehmen zur Verbesserung der neuen Verfassung? Verbesserung? Mein Herz ist voll Jubel über das Erreichte. Man muss sich den Teufel sehr nahe haben kommen lassen, um sich der neuen Verfassung nicht aus voller Brust zu freuen. Dann haben sich viele den Teufel sehr nahe kommen lassen. Viele meinen, was dein Vater aus London zurückgebracht hat, bedeutet den Verlust unserer wesentlichsten Freiheit. Auch Korah fand viele Anhänger, als er sich gegen seine Vettern Moses und Aaron empörte. 250 Anhänger, eine große Rotte. Aber dann öffnete die Erde ihr Maul und verschlang sie. Du wirst lange warten müssen, ehe die Erde uns verschlingt. Ich höre, dein Vater habe dem König geschrieben, die Einwohner der Provinz seien voll dankbaren Jubels über die Gnade, die er ihnen erwiesen hat. Sie sind es. Du hast eine eiserne Stirn. Ich sehe ringsum nur Unzufriedenheit und Kummer. Glaubst du wirklich, dieses Land leidet nicht darunter, dass es keine freie Kolonie mehr ist, sondern eine königliche Provinz? Sind wir dafür nicht dreimal größer? Die alte Verfassung sollten wir bestätigt bekommen. Das war der Auftrag, den uns die Kolonie nach London mitgab. Uns und deinem Vater. Er aber hat die neue, die schlechte Verfassung angenommen, gegen den Willen der anderen Delegierten und beinahe der ganzen Kolonie. Ich habe die Zähne zusammengebissen, als ich in London mit anhören musste, wie demütig sich dein Vater bei der Majestät bedankte für die neuen herrlichen Privilegien. Ihr seid bösartige Narren. Ihr seht nicht, worauf es ankommt. Drei endlose Jahre hindurch lebte dieses Land in Anarchie. Es ist ein Wunder, dass wir das überstanden haben. Dass jetzt wieder Autorität da ist. Recht und Gesetz, verbrieft und gesiegelt. Das allein schon macht die neue Verfassung zu einem Quell des Segens. Ach, dein zweites Wort ist Autorität. Man kann nicht regieren, man kann nicht Ordnung halten ohne Schrift und Siegel. Die Tafeln, die Gott dem Moses mitgegeben, darauf steht die Welt. Immer schwörst du auf den Buchstaben. Und wer gibt dem Buchstaben Sinn? Wer legt aus? Diejenigen, die dazu bestellt sind. Ihr Mathers, nicht wahr? Es war Gnade Gottes. Es war die Vorsehung, die das Herz des Königs gelenkt hat, meinem Vater die Wahl des Gouverneurs und seiner Beamten anzuvertrauen. Genau damit haben sie deinen Vater in London gekehrt, dass sie ihm persönlich die Macht übergaben, die sie dem Volke wegnahmen. Ich kann Ruhe und Geduld wahren, solange du nur mich begeiferst. Aber ich verbiete dir, hörst du, ich verbiete dir, meinen Vater zu beschimpfen. Rechten wir nicht länger über das, was in London vorging. Machen wir gut, was noch gut zu machen ist. Der Gouverneur ist euer Werkzeug. Wir nehmen es hin. Aber jetzt wollt ihr auch die Landesversammlung so zusammensetzen, dass kein Wort laut wird, welches euch nicht passt. Und das dulden wir nicht. Wir dulden nicht, dass ihr alle 28 Sitze den euren gebt. Die Bestimmungen der neuen Verfassung sind dehnbar und gefährlich. Sie brauchen Kontrolle. Das Land hat erwartet, dass Elisha Cook und ich Stimmen in der Versammlung bekommen. Wir wollen keine Freigeister und Sadduzäer im Rat. Gut, dann gehen wir nach London und kämpfen dort. Gegen euch und eure Willkür. Wer sollte euch Vollmachten geben? Wir werden Geld und Vollmachten bekommen. Von allen denen, die nicht zufrieden mit euch sind. Ich warne dich, Thomas Coleman. Wir sind mit dem alten Gouverneur fertig geworden. Wir werden auch... Thomas, bleibst du zum Essen? Die Bentleys haben uns ein Reh geschickt und vorher haben wir herrlichen Heilbutt. Du wirst wohl kein Glück haben mit deiner Einladung, Abigail. Thomas hat keine Zeit. Er ist im Begriff, von Neuem zu verreisen. Nun bist du kaum zurückgekommen. Ich habe noch Zeit, Schwester, deinen Heilbutt zu kosten. Sie sagten, Sir, ich solle mich wieder melden. Richtig. Beginne mit dem 11. Psalm. Sir. Fang ruhig an, Richard. Überwinde deine Schüchternheit. Es wird eine Zeit kommen, wo du in der Kirche vor Hunderten reden musst. Umstürzen werden sie die Pfeiler. Was soll da ausrichten, der Gerechte? Doch der Herr thront hoch im Himmel und sein Auge sieht und prüft die Menschenkinder. Er erkennt den Frommen und seine Seele hasst den Frevler. Ja, weiter. Er regnet auf die Frevler, die Frevler. Im Kirchenlied heißt es, er regnet auf den Frevler Blitz und Schwefel, Ungewitter und macht zu Schanden seinen Witz und macht sein Leben bitter. Verwirre mir nicht den Jungen durch den alten Text. Ich bemühe mich, die Verse meiner Übersetzung freizuhalten vom Flitter und Geklingel des Reims. Ich glaube nicht, dass Gottes Ohr Wohlgefallen findet an den Plattenreimen des Kirchenliedes. Fahre fort, Richard. Er regnet auf die Frevler Blut und Blitz und lohnet sie mit Sturm. Oh, Verzeihung, die Herren. Ich komme wohl im unrechten Augenblick. Bruder Parrish, treten Sie näher. Guten Tag. Kennen Sie Dr. Coleman? Das ist Reverend Parrish aus Salem. Dr. Thomas Coleman? Ich habe bisher den berühmten Gelehrten nur aus der Ferne zu bewundern Gelegenheit gehabt. Was führt Sie her, Bruder Parrish? Eine beunruhigende Angelegenheit, Dr. Mather. Ich weiß nicht, ob ich... Sprechen Sie? Es geht um meine Tochter. Vor etwa 3 Wochen wurde unser Hannah plötzlich von sonderbaren Krämpfen befallen. Sie lachte bellend, schrie und weinte, verzerrte das Gesicht, verrenkte den Körper und konnte ihn nicht mehr in die gewöhnliche Lage zurückbringen. Wir riefen den Arzt. Das ist Dr. Mason, nicht? Ja. Er untersuchte das Mädchen, konnte jedoch nichts Besonderes finden. Aber unsere Hannah benahm sich immer wunderlicher. Als sie zu Bett geschickt wurde, konnte sie sich nicht mehr ausziehen. Als sie sich waschen sollte, waren ihre Hände verklammt und sie konnte sich nicht rühren. Wir anderen begannen zu beten. Wie alt ist Ihre Hannah, Reverend Parrish? Vor 2 Monaten 16 geworden. Sprechen Sie weiter, lieber Bruder. Ich bat Dr. Mason, Hannah von Neuem zu untersuchen. Er verordnete Kermesbeerensaft und Mithridates-Pillen, aber nichts half. Schließlich sprach Dr. Mason aus, was ich und Mrs. Parrish befürchtet hatten, dass nämlich das Übel, welches das Kind befallen hatte, nicht eine Angelegenheit der medizinischen Wissenschaft sei. Er sagte, ja? Er sagte, vermutlich sei unsere Tochter Hannah behext. Das ist allerdings eine betrübliche Mitteilung. Sie werden es gewiss verstehen, Dr. Mercer, dass ich mich unter diesen Umständen an Sie wende. Sie sind ja im Kampf gegen das Hexenwesen der berühmte Sachverständige. Sie übertreiben. Vielleicht hat man mein kleines Buch zu hoch bewertet, indem man es in London ein 3. Mal druckte. Nicht doch, Dr. Mercer. Schon die Schilderung des Falles Mercy Goodwin genügte, das Buch unsterblich zu machen. Ich kann bezeugen, wie exakt die Darstellung ist, wie sorgfältig und ohne Vorurteil. Das ganze Land war erschüttert, als sie das Mädchen dazu brachten, die Person zu nennen, die ihr das Übel zufügte. Ich erinnere mich genau, wie mit der Hinrichtung der Hexe das Leiden des Mädchens auf einmal zu Ende war. Deshalb bin ich sicher, Dr. Messer, wenn Sie sich meiner Tochter Hannah annehmen, dann wird auch sie von ihrem Unglück befreit werden. Wann und wo kann ich das Kind sehen, Bruder Parrish? Ich habe in der letzten Woche 2 Tage gefastet und gebetet. Und habe auch Hannah fasten und beten lassen, ehe ich sie mitnahm. Sie haben sie mitgebracht? Sie ist draußen. Bitte holen Sie das Kind herein, Reverend. Jawohl, Dr. Messer. Sofort. Jetzt haben wir es. Als mein Vater aus London die neue Verfassung brachte, vermutete ich sogleich, der Teufel werde das nicht ruhig hinnehmen. Bist du nicht ein wenig vorschnell in deinen Schlüssen, lieber Schwager? Leg Schal und Mantel ab, Hannah. Ich höre, du hast gestern gefastet. Der Weg muss dich angestrengt haben. Ich will dir dann gleich etwas zu essen geben. Danke, Mrs. Messer. Komm, Hannah. Das ist Dr. Messer, der dir helfen wird. Und das ist der berühmte Dr. Coleman. Guten Tag. Sagen Sie, Bruder Parrish, haben Sie einen Verdacht? Ich möchte vorsichtig sein. Es ist Ihre Pflicht zu sprechen. Ich habe zwei Schwarze im Dienst, Mann und Frau. Die Frau heißt Tituba. Zweimal, wenn diese Tituba den Raum betrat, hat Hannah Anfälle bekommen. Sie hat aber Anfälle auch sonst bekommen. Ja. Hannah, sage mir, mochtest du Tituba gern oder hattest du Angst vor ihr? Nein, Dr. Messer. Tituba ist gut. Sie hat mir oft geholfen, wenn ich Heilkräuter suchte. Was für Kräuter? Bauernsenf, Kermesbeeren, Waldmohn. Hat sie dir da viel erzählt? Ja, sie weiß viele spannende Geschichten. Was hat sie erzählt? Von guten Geistern und von Bösen. Was erzählte sie denn von den bösen Geistern? Sie erzählte, was Hexen alles vermögen. Und was vermögen denn Hexen nach Aussage dieser Tituba? Sie regieren den Wind und können Sturm erregen und sänftigen. Sie können Liebende trennen und vereinen, die wachsende Frucht zerstören und Fischzüge fernhalten von den Fischerdörfern. Sie können sich selber nach Willen in Tiere verwandeln und aus Tieren zurück in Menschen und andere desgleichen. Sie können Ungeziefer senden über reinliche Häuser. Sie können Schiffe auf dem Meere sinken machen und aus ihrem Kurs bringen. Und das alles hast du von Tituba gehört, Hannah? Ja. Nur von Tituba? Einmal, als mich Vater auf die große Reise nach Plymouth mitnahm, da hat man auch von Hexen gesprochen. In der Wayside-Taverne bei Pembroke. Aber das meiste weiß ich von Tituba. Verständlich. Alle Neger sind voll von dem Aberglauben ihrer Heimat. Bitte, störe das Kind nicht. Sprich weiter, Hannah. Erzähl doch die Geschichte, wie du in den Wald gegangen bist mit Tituba und wie sie den König der bösen Geister gerufen hat. Ich erinnere mich nicht recht. Du hast es mir doch so genau erzählt. Hab keine Furcht. Ja, einmal sind wir in den Wald gegangen, Tituba und ich, und da hat sie ihn gerufen. Aber bevor er kam, habe ich ihr gesagt, ich halte es nicht aus vor Angst. Und Tituba war immer freundlich zu mir und sie hat gesagt, gut, dann gehen wir. Und da sind wir davongelaufen. Sie hätten diese Tituba mitbringen sollen. Ich habe den Sheriff aufgefordert, sie in Gewahrsam zu nehmen. Das war sehr gut. Lassen Sie mir das Mädchen da, lieber Bruder Parrish. Ich werde ihr Leiden eingehend untersuchen, wie ich das seinerzeit mit dem Mädchen Mercy Goodwin getan habe. Ich war noch nie von meinen Eltern getrennt. Es wird gut für uns alle sein, Hannah, wenn sich Dr. Messer deiner annimmt. Du bist in großer Gefahr, mein Kind. Denke daran, es ist ein Segen des Herrn, auserwählt zu sein als Werkzeug im Kampf gegen die Hölle. Komm, Hannah, ich zeig dir, wo du schläfst. Bitte kommen Sie mit, Referent Parrish. Tiefen, tiefen Dank, Dr. Messer. Abigail, schick mir das Kind dann wieder herein. Nun ist also in diesem Lande die Sünde der Sünden, das Bündnis mit dem Teufel von Neuem begangen worden. Und dieser erste Angriff des Bösen scheint mir nur ein Vorspiel. Die Anfälle des Mädchens brauchen noch lange nicht das Werk des Teufels zu sein. Wenn ungenügende Wissenschaft nicht weiter weiß, dann schreit sie, da ist Teufelswerk und Hexenwerk im Spiel. Gerade mich solltest du mit so billigen Sprüchen verschonen. Was steht hier, bitte? Wenn auch nur ein Tropfen unschuldiges Blut bei der Verfolgung der Hexen sollte vergossen werden, welch Unglück wäre das für das Land. Weißt du, wer das geschrieben hat? Ich. Sei gewiss, ich werde die Untersuchung mit der äußersten Gewissenhaftigkeit vornehmen. Ich werde dem Satan in keine Falle gehen. Auch dein ärztlicher Befund wird eingefordert werden, wann immer das nützlich sein kann. Ich zweifle nicht, Gordon Messer, dass du vom reinsten Willen beseelt bist, die Wahrheit an den Tag zu bringen. Doch gerade dir muss in dieser Zeit ein ungetrübtes Urteil schwer fallen. Wie meinst du das? Wäre es nicht eine bittere Enttäuschung für dich, wenn sich herausstellte, dass hinter dieser Geschichte des Pastors und seiner Tochter nichts steckt als reine Einbildung? Ich halte das für ausgeschlossen. Aber wenn, dann werde ich mich freuen, dass die Kolonie vom Übel verschont bleibt. Die Kolonie ist voll Erregung wegen der neuen Verfassung. Du weißt es. In deinem Herzen weißt du es, wie unzufrieden die Kolonie ist, wie bekümmert und voll Zorn. Unter diesen Umständen muss es dir doch willkommen sein, wenn die Kolonie zu kämpfen hat gegen Hexen und Teufel, statt gegen eine verhasste neue Ordnung. Und da habe ich mit dem Pastor Parrish von Salem eine Verschwörung angezettelt gegen den Dr. Coleman und die Freidenker. Verdrehe nicht meine sehr klaren Worte. Ich sagte nur, und ich bleibe dabei, dieser Parrish und seine Tochter kommen euch Mathers sehr gelegen. Ich muss dich bitten, nicht von uns Mathers zu sprechen. Und wenn der Teufel hier im Zimmer stünde, mit Horn und Klauen, du würdest sagen, das ist eine Einbildung der Mathers. Geh nur hinein, ich habe noch in der Küche. Nun, gefällt dir das Zimmer, Hannah? Ja, sehr. Ich denke, du wirst dich bei uns wohlfühlen, mein armes Kind. Und nun setz dich einmal hin und erzähle uns in Ruhe über diese Tituba. Ausführlich und alles, was du weißt. Tituba hat mir nichts angetan, Dr. Messer. Verschweige nichts. Bestimmt nicht, Tituba ist keine Hexe. Das zu entscheiden steht nicht bei dir. Wo Besessenheit ist, zauberische Erkrankung, da muss einer sein, der sie hervorruft. Der Böse kann nur wirken auf dem Umweg über verderbte Menschen. Es ist unsere Pflicht, jede Spur zu untersuchen. Du erzähltest, Tituba habe den bösen König der Geister gerufen, damals im Walde. War das das einzige Mal? Nun? Einmal im Winter, als wir die Abkürzung durch den Wald machten und gerade über eine Wiese mussten, bekam ich furchtbare Angst vor den Wölfen. Da sagte ich, ach, wenn doch einer da wäre, uns zu helfen gegen die Wölfe. Und Tituba sagte, soll ich dir einen rufen. Und hat sie einen gerufen? Ich glaube, damals hat sie das Wort gesagt. Was für ein Wort? Es gibt Kobolde, die saugen. Und solche, die bloß stechen und zwicken. Diejenigen, die saugen, sind die Mächtigeren. Und der König dieser Kobolde sagt einem das Wort, mit dem man sie rufen kann. Und Tituba weiß das Wort. Tituba hat das Wort gesagt. Ja. Was hat sie denn gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Und was weiter? Dann sagte Tituba, siehst du ihn dort? Er steht dort am Rande des Waldes. Wer? Einer in einem erdbraunen Rock. Aber ich kann es nicht bestimmt sagen. Als wir weitergingen, lief da etwas Großes, Dunkles in unserer Nähe. Es kann auch ein Wolf gewesen sein. Bist du noch mehrmals auf dieser Wiese gewesen? Ja, noch einmal. Mit Tituba? Nein. Damals war ich allein. Wann war das? Es war in der Nacht, in einer Neumondnacht. Es war sehr dunkel. Wie kamst du denn nachts auf diese Wiese? Das weiß ich nicht. Erinnere dich, es ist wichtig. Wie also bist du auf diese Wiese gekommen? Ich wollte nicht, aber etwas hat mich hingezogen. Etwas Unsichtbares. Ich habe große Angst gehabt. Genauer. Ich habe alles vergessen. Ich weiß nichts mehr. Ich habe alles vergessen. Besinne dich doch. Ich möchte sprechen, aber es wird mir einer den Hals... Denke an den Herrn. Denke eifrig und mit ganzer Seele an den Herrn. Wie bist du in den Wald gekommen? Ich habe geglaubt, es sei Versammlung der Hexen. Es sei Sabbat. Warum hast du das geglaubt? Na, überall glauben sie, dass in den Neumondnächten die Hexen reiten. Und was hast du da nun auf der Wiese gesehen? Viele Schatten. Was noch? Den im erdbraunen Rock. Beschreibe ihn. Er hatte sein Buch mit. Was tat er? Er winkte mir. Ich hatte furchtbare Angst. Ich wollte fort. Aber die Füße klebten mir am Boden. Und dann? Dann habe ich die drei Fichten gesehen. Was für Fichten? Die drei schwarzen Fichten. Sie schauten aus wie Geistliche. Und dann konnte ich fort und rannte nach Hause. Also. Hannah, wenn du Bäume siehst, des Nachts oder in der Dämmerung, glaubst du oft, es seien Menschen? Manchmal. Und wenn du am Salembach sitzt, hörst du dann manchmal Stimmen? Ja, oftmals spricht es dann und singt es dann. Dein Vater hat dich auf eine Reise mitgenommen, nicht wahr? Ja, auf die große Reise nach Plymouth. In Ipswich war ein Quäker am Pranger. Sein Hals war in der Halskrause. Und alle haben Schmutz auf ihn geworfen. Ich auch. Ich habe gut getroffen. Und ich habe eine Reisemaske getragen aus schwarzem Samt gegen die Sonne. Und gegessen und geschlafen habt ihr in den Tavernen? Ja. Und da habe ich viele Leute gesehen. Und sie haben vielerlei erzählt. Ja, viel. Von schaurigen Verbrechen, von Meerwundern, von Hexen. Und du hast dir alles gut gemerkt. Ja, ganz genau. Und wir haben Häuser gesehen, groß wie Türme. Und Städte, in denen 30.000 Menschen waren, wimmelnd wie Fische, 50.000. Und viele in farbigen Kleidern. Das Mädchen hat Fantasie. Ich wäre dir dankbar, Thomas, wenn du die weitere Befragung mir überließest. Mrs. Leather, ich bringe die Wäsche. Wer ist das? Bridget Oliver, unsere Waschfrau. Oh! Was ist dir denn? Ist Mrs. Messer hier? Ich habe die Wäsche auf den Vorplatz gestellt, Dr. Messer. Hannah Parrish? Du Lausebalg? Bist du jetzt hier? An der werden Sie keine Freude haben, Dr. Messer. Was meinen Sie damit? Entschuldigen Sie, aber das ist eine ganz üble Verleumderin. Sie hat 3 Tücher verloren und dann hat sie gesagt, ich sei schuld. Ich hätte die Tücher gestohlen. Ich! Und so oft hat sie es herumgesagt, bis ich von Salem habe weg müssen. Den Hintern sollte man ihr vollhauen. Beschützen Sie mich. Ich muss doch bitten, eine ganz schmutzige Lügnerin, so wahr ich lebe. Beschützen Sie mich vor ihr, Dr. Messer. Was hat sie denn? Das Gesicht. Das Gesicht. Abigail! Abigail! Oh. Rasch, das Mädchen hat einen Anfall. Um Gottes Willen, was ist geschehen? Gott, helft! Halte ihr den Arm. Beruhige dich doch, Hannah. Ich kann ihr den Arm nicht herunterbiegen. Beruhige dich. Sie ist ganz steif. Sie leistet Widerstand. Nicht sie, ein anderer leistet Widerstand. Sie brennen mich. Sie brennen mich. So helft ihr doch. Was die alles anstellen. Verschwinden Sie jetzt. Jetzt schlägt ihr das Gewissen. Hinaus, gehen Sie. Sie würgen. Du musst etwas tun, Thomas. Helf doch. Jam prius hec miserima vidi. Es ist genau, wie ich es schon einmal erlebt habe. Warum würgt sie dich? Ich weiß nicht. Du weißt es, aber du hast Angst, es zu sagen. Hab keine Angst, wir sind bei dir. Wir rufen Gottes Hilfe an und sind bei dir. Warum quält sie dich? Ich soll... Was will sie von dir? Meinen Namen in das Buch. In was für ein Buch? Das große schwarze Buch. Das gleiche, das auf der Wiese. Sprich mir nach, Hannah. Vater unser, der du bist im Himmel. Kannst du mir nicht nachsprechen? Vater. Lass das Kind nicht schwach werden, o Herr. Lass dein Antlitz leuchten über sie, o Herr. Öffne ihren Mund, öffne ihr die armen, gequälten Lippen. Sprich mir nach, Hannah. Und führe uns nicht in Versuchung. Sag doch, und führe uns nicht in Versuchung. So sag's doch. Und führe uns nicht in Versuchung. Es ist vorbei. Sie schlägt die Augen auf. Bist du sehr erschöpft, Hannah? War etwas? Was war denn? Erstaunlich. Ihr Puls ist völlig normal. Das ist immer so. Es deckt sich genau mit den Schilderungen der Autoritäten. Soll man ihr nichts zu trinken geben? Ich habe Hunger. Das Abendessen ist gleich fertig, Hannah. Ich beeile mich. Hat sie Ihnen sehr weh getan, Miss Hannah? Mr. Richard, ich habe Sie in Salem gesehen. Sie sind so groß. Es tut mir so leid, Miss Hannah, dass Sie so gequält werden. Wieso? Wer hat mich denn gequält? Sag mal, Hannah, du hast Streit gehabt mit Bridget Oliver, der Waschfrau. Sie hat von uns Tücher gestohlen. Und dann hat sie gesagt, ich habe sie verloren. Hat man die Tücher bei Bridget Oliver gefunden? Ich weiß nicht. Woher weißt du dann, dass sie sie gestohlen hat? Lass sie doch in Ruhe. Frag sie doch nichts mehr. Sie ist wieder da. Sie will mir was antun. Wo? Dort am Kamin. Jetzt geht sie auf mich zu. Hier ist nichts. Neben Ihnen. Rechts von Ihnen. Ihr müsst sie doch sehen. Hirngespinste! Gehen Sie nicht weiter, Bridget Oliver, im Namen des Herrn! Verlassen Sie dieses Zimmer! Seht ihr denn nicht? Da! Ich sehe Sie. Ich glaube, ich sehe Sie. Ich befehle Ihnen, gehen Sie fort, Bridget Oliver, oder wer immer Ihre Gestalt angenommen hat. Verlassen Sie diesen Raum. Sie ist weg. Ich danke Ihnen, Dr. Messer. Sie haben sie verjagt. Man kann das Weib nicht frei herumlaufen lassen. Man muss sie gründlich befragen. Ich werde Richter Sewell auffordern, Verhaftsbefehl auszustellen. Bedenke es zweimal. Das Essen ist bereit. Komm, Hannah. Geht nur. Ich komme nach. Du willst wieder fasten. Du richtest dich noch zugrunde. Ich habe zu tun, Abigail. Ihr anderen fangt an. Ach. Darf ich wissen, was du da schreibst? Ein Protokoll dessen, was hier gesprochen und getan wurde. Du tust einen verhängnisvollen Schritt. Das Protokoll und der Verhaftsbefehl entscheiden nicht. Die Entscheidung liegt bei den Richtern. Und ich werde sie wieder und wieder ermahnen, sich nicht verleiten zu lassen durch schwankendes, unsicheres Zeugnis, sondern jeden Beweis bis ins Kleinste zu prüfen. Auf alle Fälle wird man in den kommenden Monaten hier in der Kolonie mehr über Teufels- und Hexenwesen zu reden haben, als über die Mängel der neuen Verfassung. Die Gedanken deines Herzens sind schlimmer als Teufel. Und jetzt lass mich allein. Wie du willst. O Herr, wir sind über die wilde See gezogen um der Reinheit deiner Lehre willen. Und du hast uns beigestanden. Lass uns nicht zu Schanden werden in diesem bittersten Kampf, in den wir jetzt hineingehen. Du hast es meinem Vater vergönnt, einen Gottesstaat aufzurichten auf dem Gesetz Moses. Steh uns bei in dem Streit gegen den übernatürlichen Feind, den Widersacher, der deinen Staat bedroht, den Teufel. O Herr, verblende nicht den Sinn deines demütigen Dieners, auf dass er nicht zu sehen glaube, wo nichts zu sehen ist. O Herr, der du wohlgefallen hast an der Züchtigung deiner Feinde, gib, dass deine Feinde zu Schanden werden und nicht ich, dein Diener. Gib, dass alle erkennen, dass dieses Mädchen besessen ist und dass diese Schwarz und diese Oliver Hexen sind. Lass deinen Diener nicht zu Schanden werden, o Herr. Hexen und Hexenmeister hat Kottenmesser schon aus der Welt geschafft. Und der Teufel verschwindet noch immer nicht. Und jetzt werden wir also das Verhör des Pastors Barrows erleben. Ach, Abigail, wohin hat sich dieses Land verirrt? Willst du behaupten, die Verurteilten hätten keine Hexerei getrieben? Vielleicht ist es gut, dass du keiner Hinrichtung beigewohnt hast. Sonst würdest du anders denken. Du hast diese Menschen nicht gesehen, wie sie unter dem Eichbaum stehen, an dem sie gehängt werden sollen. Sie sagen ihr letztes Vaterunser und begreifen nicht, was ihnen geschieht und erklären mit ihrem letzten Atemzug, ich bin unschuldig. Da war diese Martha Corey, eine sanfte alte Frau. Wie sie ihr Vaterunser hergebetet hat, da war keiner von uns, den es nicht überlaufen hätte. Aber er, dein Kottenmesser, ist ruhig geblieben. Das ist die Falschheit des Teufels, die aus ihr spricht, sagte er, während sie starb. Und damit war sie abgetan für ihn. Thomas, wohin verirrst du dich in deiner wilden Feindschaft? Wenn die Verurteilten keine Hexen waren, dann sind ja die eifrigsten Diener des Herrn Lügner und Mörder. Dann ist die Bibel und das Gesetz Unsinn. Wenn es keinen Teufel gibt, dann gibt es auch keinen Gott. Gott ist. Auch der Teufel ist, aber er sieht anders aus, als ihn sich Kottenmesser vorstellt. Leugnest du den Teufel, Thomas? Leugnest du, dass Hexen sind? Niemals habe ich dergleichen behauptet. Niemals habe ich gesagt, dass es keine Hexen gibt. Oder doch? Ich sage es, einmal muss ich es sagen. Es gibt keine Hexen. Das ist alles Wahnsinn, Irrsinn, mörderischer Irrsinn. Thomas! So. Ist Dr. Messer hier? Hanna. Dr. Messer hat mir gesagt, ich soll um diese Zeit hier sein. Komm mal rein, ich warte ebenfalls auf Dr. Messer. Verzeihen Sie, ich möchte... Bleib hier. Lass uns bitte allein, Abigail. Ja, Thomas. Komm zu mir, Hanna. Oder hast du Angst vor mir? Ich habe mich von dem Teufel nicht unterkriegen lassen. Ich habe keine Angst vor Menschen. Du kennst den Pastor Barrows, dem du heute gegenübergestellt werden sollst. Natürlich kenne ich ihn. Ich hörte, dein Vater sei nicht eben Freund mit Pastor Barrows. Warum sagen Sie mir das? Pastor Barrows soll sehr beliebt sein in seiner Gemeinde. Stimmt das? Ich weiß nicht. Hast du wirklich keine Angst vor dieser Gegenüberstellung? Wenn Dr. Messer da ist, kann mir der Böse nichts antun. Du wirst also mit Pastor Barrows ebenso verfahren wie mit den anderen? Wie? Möchtest du mir nicht antworten? Dr. Messer hat es nicht gern, wenn ich anderen Rede stehe. Das ist schade, wo du so gut erzählst. Dr. Messer sagt, ich bin als Werkzeug außersehen. Sag, Anna, glaubst du eigentlich, dass Tito bei einer Hexe war? Die geistlichen Herren und die Richter haben sie schuldig befunden. Sie wurde gehängt auf deine Erzählungen hin. Ich habe nichts gegen Tituba gehabt. Aber gegen Bridget Oliver, die Waschfrau, hast du doch was gehabt. Sie hat nicht geweint, als sie gehängt wurde. Das war ein weiteres Zeichen, sagt Dr. Messer. Hexen weinen nicht. Auch haben viele sie sagen hören, sie werde mich noch nach ihrem Tode weiterquälen. Das hat sie noch unter dem Eichbaum gesagt. Ich stand sehr nah, als man sie hängte. Aber ich habe sie nur das Vaterunser beten hören. Höre, Hanna, du kannst gut erzählen und du weißt es. Könntest du dich nicht darauf beschränken, von dem zu erzählen, was du auf deiner Reise gehört hast, in den Tavernen oder auf dem Schiff? Auch dann hört man dir zu. Hast du dir klar gemacht, dass Menschen sterben müssen, wenn du von der Hexenwiese erzählst? Eine Hexe sollst du nicht leben lassen, steht in der Schrift, sagt Dr. Messer. Den Strick um den Hals gelegt kriegen und sterben müssen, das ist hart. Soll ich lügen, wenn man mich im Namen des Herrn ermahnt, gegen den Teufel zu kämpfen? Und du hast Bridget Oliver deutlich gesehen, damals auf der Wiese, beim Sabbat? Und auch die anderen, Rebecca Nurse und Mary Eastie und John Proctor und wie sie alle heißen? Natürlich habe ich sie gesehen. Mit diesen deinen Augen? Wie denn sonst? Wirklich? Ja. Oder bildest du es dir nur ein? Glaubst du bloß, sie gesehen zu haben? Ich lasse mich nicht beschimpfen. Du weißt genau, worum es geht und was ich meine. Du kommst dir wichtig vor, weil bedeutende Männer an deinem Munde hängen und weil du das Leben vieler Menschen in der Hand hast. Meinst du, dass die Verurteilten, die noch unterm Eichbaum ihre Unschuld beteuerten, allesamt in ihrer letzten Minute gelogen haben? Der Teufel hat aus ihrem Halse herausgelogen. Ich sage nichts mehr. Ich sage kein Wort mehr. Überlege dir genau, Hanna. Es bedeutet für viele Leben oder Tod, ob du sagst, ich glaube, diese Männer und Frauen auf der Wiese gesehen zu haben, oder ob du sagst, ich habe sie gesehen. Aber ich habe sie gesehen. Und wenn ich jetzt sagen sollte, ich habe gelogen, so wie Sie es von mir wollen, dann würde kein Mensch mir glauben. Sie würden nur sagen, jetzt rede der Teufel aus Hanna. Du armes Wesen. Armes Wesen. Miss Hanna. Oh, Mr. Richard. Ich sah meinen Onkel aus dem Zimmer gehen. Ich wollte Sie nicht stören, Miss Hanna. Aber auf meines Vaters Schreibtisch muss ein griechischer Text liegen, den ich mitzunehmen vergaß. Müssen Sie denn immer lernen? Von morgens bis in die Nacht? Ich hoffte immer... Ja? Sie hätten einmal Zeit für mich. Ich muss wieder gehen. Trauen Sie sich nicht, mit mir zu reden? Sie müssen sich doch mit mir langweilen. Sie haben so vieles erlebt, Miss Hanna, und ich gar nichts. Vieles erlebt ich. Ich habe nichts erlebt, ganz und gar nichts. Psalmen singen und predigen und fasten und wieder Psalmen singen. Und der endlose, schweigende Sonntag. Und das Leben ist ein Tal der Tränen. Und der Tod ist um die Ecke. Und immer nur Pflicht, Pflicht. Und immer die Hölle und der feurige Pfuhl vor einem. Es war alles grau in schwarz und schwarz in grau. Mein Leben lang. Und ich bin 100-mal vor Ödnis gestorben. Sie haben ihre Erscheinungen gehabt. Ihren schrecklichen Kampf mit dem Teufel. Furchtbareres und Größeres kann ein Mensch nicht erleben. Nicht einmal den Hinrichtungen lässt man mich beiwohnen. Und dabei bin ich es doch, die bösen Geister gequält haben. Mit wie viel furchtbaren Dingen müssen Sie sich herumgeschlagen haben? Erst seitdem ich hier bin, habe ich zu leben angefangen. Miss Hannah, ich wollte Sie fragen. Ja? Wenn der Mann im erdbraunen Rock Ihnen das Buch vorhielt, hat es da Ihre Hand nicht gezogen, zu unterzeichnen? War es nicht eine große Versuchung? Ja, ich hätte furchtbar gern in das große rote Buch hineingeschaut. Ist es rot? Wieso? Zuletzt haben Sie doch gesagt, es ist schwarz. Das ist nicht wahr. Sie sind immer so misstrauisch und genau. Halten Sie mich denn für eine Lügnerin? Nein, nein, ich glaube an das, was Sie sagen. Wirklich? Wenn ich Sie höre und sehe, glaube ich daran. Aber wenn ich nicht da bin, dann zweifeln Sie. Nein, dann überdenke ich nur, was Sie gesagt haben. Und dann geht nicht immer alles zusammen. Das haben andere Ihnen weisgemacht, dass ich lüge. Wer hat es Ihnen gesagt? Sicher Ihr Onkel. Wie? Wem glauben Sie? Ihm oder Ihrem Vater? Ich glaube Ihnen, Miss Hannah. Immer? Fast immer. Er ist mir neidisch, dieser Dr. Coleman, weil ich zum Werkzeug ausersehen bin. Aber er soll sich in Acht nehmen. Ich kann mehr tun, als er denkt. Wenn ich was sage, zieht es Kreise, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Alle befassen sich mit mir. Dr. Messer schreibt sogar über mich. Hier! Miss Hannah! In seiner großen Geschichte Amerikas schreibt er über mich. Bitte legen Sie das Manuskript zurück. Hören Sie nur. Wenn sie einen Anfall hat, dann sind ihre Gästen häufig übernatürlich. Es ist dann die Art, wie sie ihren Leib verrenkt, so wunderlich, dass eine Person in normalem Zustand dergleichen niemals vermöchte. Auch die Gewalt, mit der sie das tut, ist übernatürlich. Und es verfügt dann die behexte Parrish, das bin ich, über eine Kraft, die ihre sonstige normale Stärke weit übertrifft. Sie ist... Nein, das hätte er nicht hinschreiben dürfen. Das ist einfach falsch. Ich bin nicht abschreckend hässlich. Auch dann nicht, wenn Satan mich quält. Nein! Das soll nicht in dem Buch stehen. Ins Feuer damit! Was tun Sie? Verbrennen soll es! Wir müssen die Papiere retten! Nein! Ich will, dass sie verbrennen! Greifen Sie nicht ins Feuer! Nein, Richard! Warum haben Sie sie nicht verbrennen lassen? Was geschieht hier, Richard? Ich habe mir die Hand verbrannt. Wieso sind diese Blätter versenkt? Wer hat sich an meinem Schreibtisch... Wer hat mein Werk? Ich bin darüber gestreift, aus Versehen. Und ein paar Blätter sind ins Feuer geflogen. Du hast dich an mein Manuskript gemacht? Ich? Entschuldige, Cotton, draußen wartet Pastor Parrish und Richter Sewell. Soll ich sie hereinführen? Was habt ihr denn? Richard, du siehst ja aus wie der Tod. Was hast du an der Hand? Ich habe sie mir verbrannt. Komm in die Küche, das will sie verbinden. Man muss etwas Öl. Unter keinen Umständen Öl. Tun Sie Mehl mit Wasser darauf, das hilft bestimmt, Mrs. Messer. Komm, Richard. Treten Sie ein, meine Herren. Guten Tag, Dr. Mather. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Pastor Barros muss gleich hier sein, Bruder Mather. Ich sah ihn von fern. Dann wollen wir rasch noch einmal das Protokoll durchgehen, bevor er kommt. Es hat mich viel Überwindung gekostet, einen Bruder im Herrn eines so grauenhaften Verbrechens zu bezichtigen. Ja, auf uns lastet eine schwere Verantwortung in dieser Stunde. Ich habe gefastet und mich nach Kräften vorbereitet, damit der Herr meinen Sinn vor Trübung bewahre. Ich verlese das Protokoll. George Burroughs, Absolvent von Harvard, war Pastor in Salem Village von 1680 bis 83. Er hatte finanzielle Schwierigkeiten, er konnte der Familie Putnam die Gelder nicht zurückzahlen, die er von ihr geborgt hatte, und musste schließlich Salem verlassen. Er war dann Pastor in Casco Bay, zuletzt in Falmouth. Er ist das dritte Mal verheiratet und Vater von 7 Kindern. Schon Referent Parrish war erstaunt, aus dem Munde seiner Tochter Hannah bei deren Anfällen manchmal den Namen seines Vorgängers zu vernehmen, in bösen, verdächtigem Zusammenhang. Allein er schwieg. Dann aber... Verzeihung, er hat das Verhör schon begonnen. Pastor Burroughs wird gleich hier sein. Fahren Sie fort, Richter Sewell. Dann aber tauchte der Name Burroughs auch in den Erzählungen überführter und bekennender Hexen auf. Ebenso sagten die behexten Mädchen Ann Putnam, Elizabeth Hubbard und Sarah Wibber aus, es sei George Burroughs, der sie quäle. Wieder andere Zeuginnen, insbesondere Abigail Hobbs, erklärten, sie hätten Burroughs als den Führer des Hexensabbats auf Mr. Parrishs Waldwiese gesehen, in der Neumondnacht gotteslästerliche Handlungen vornehmend mit rotem Wein und rotem Brot. Nach der Meinung der geistlichen Sachverständigen genügen indessen diese Beweise nicht, um Anklage gegen einen Geistlichen zu erheben. Vielmehr raten sie, die Ergebnisse abzuwarten der Gegenüberstellung des genannten George Burroughs und des Mädchens Hannah Parrish, deren Aussagen und Betragen in ähnlichen Fällen zu triftigen... Still. Das ist Burroughs. Guten Tag, meine Herren. Habe ich mich verspätet? Es handelt sich wieder um ein inoffizielles Verhör, wenn ich recht verstanden habe. Sie machen mich allmählich nervös mit diesem Zeug. Das muss ich Ihnen schon sagen. Sie würden gut tun, Mr. Burroughs, hier in aller Bescheidenheit aufzutreten. Demut ziemt jedermann, doppelt einem, der unter so schwerem Verdacht steht. Ja, Gott prüft seine Erwählten. Darüber haben Sie mal eine gute Predigt gehalten und veröffentlicht, Dr. Messer. Mein Bruder im Herrn. Und da sehe ich auch Mr. Parrish. Euer Ehren, es ist nicht freundlich, einen Mann, der mich mit so viel Ränken geplagt hat, zu dieser Unterredung zuzuziehen. Ich wiederhole Ihnen, Mr. Burroughs, Sie täten klüger, sich hier nicht aufzuspielen. Beantworten Sie mir zunächst einige Fragen. Mehrere Leute aus Ihrem früheren Wohnsitz Casco, 9, um genau zu sein, bekunden, Ihr Haus dort sei behext gewesen. Vor mir haben diese 9 Pfarrkinder niemals dergleichen behauptet. Aber es gab dort viele Kröten. Kröten? Gibt es überall in Neuengland. Auffallend große Kröten. Mir sind sie nicht aufgefallen. Man wundert sich, Mr. Burroughs, dass Sie bei Ihrer kleinen Statur so ungewöhnlich kräftig sind. Tja, der Herr hat mir viel Kraft verliehen. Bei dem Überfall der Indianer im Jahre 87 kam eine Körperstärke mir und der Gemeinde sehr zustatten. Der Kurt Gaylord ist ein besonders starker und kräftiger Bursche, heißt es hier. Sie haben ihm bei einer Streiterei einen Schlag um das Kinn versetzt, dass er 10 Minuten ohnmächtig liegen blieb. Die Zeugen der Szene fanden, es könne nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ein so kleiner Mann einen so großen ohne weiteres zu Boden streckt. Ich möchte euer Ehren gerne ad oculus demonstrieren, dass das etwas ganz Natürliches ist. Im Übrigen gestatte ich mir, an David und Goliath zu erinnern. Sie haben ein großes Fass mit Melasse, welches 2 Männer nicht heben konnten, allein hochgehoben und es fast 1 Minute lang in der Luft gehalten. Tja, das soll mir mal einer nachmachen. Einige von den Zeugen wollen gesehen haben, dass gar nicht Sie das Fass hielten, sondern dass es von allein in der Luft schwebte. Die guten Leute waren einfach betrunken. Und nun will ich Ihnen auch einmal etwas sagen. Euer Ehren und Ihnen, meine Brüder im Herrn. Ich habe hier ein Buch mitgebracht. Ich befasse mich nämlich nicht nur mit körperlichen Exerzitien, sondern auch mit geistlichen, meine Herren. Das Buch ist verfasst von Mr. Eddy in London. Und der Titel heißt »Eine Kerze im Dunkeln« oder »Ein Traktat betreffend das Wesen von Hexen und Zauberei«. Bitte, lesen Sie es, Dr. Messer. Der gelehrte Mr. Eddy weist da mit schlagenden Gründen nach, dass die Heilige Schrift unter Hexen etwas ganz anderes versteht als die heutige Justiz. Ihr Mr. Eddy ist ein berüchtigter Sadduzäer und Freigeist. Ich würde mich an Ihrer Stelle nicht auf ihn berufen, George Burroughs. Die prozessierten bzw. gerichteten Hexen Margaret Jones und Mary Eastie haben zu Protokoll gegeben, Sie, Mr. Burroughs, hätten das gotteslästerliche Ritual beim Hexensabbat auf der Waldwiese des Pastor Parrish angeführt. Was haben Sie dazu zu äußern? Dazu habe ich Folgendes zu äußern. Es ist kein Wunder, dass alte, vor Angst halb verrückte Frauen alles Mögliche aussagen, wenn ihr ihnen versprecht, sie kommen frei, falls sie sich schuldig bekennen und die Namen anderer angeben. Sie haben an dem Vorgehen des Gerichts keine Kritik zu üben. Ich war aber doch in der fraglichen Nacht zu Hause. Das haben 3 unverdächtige Zeugen bestätigt. Das ist kein triftiges Alibi. Der Körper eines Hexers oder einer Hexe kann sehr wohl an einem unverdächtigen Ort verbleiben, während sein Spektrum, sein Geist, sich anderorts teuflisch betätigt. Da weiß ich allerdings nicht, wie ich mich hier verteidigen soll. Da sehe ich, dass Sie das nicht wissen. Wenn Sie einverstanden sind, liebe Herren, dann wenden wir uns jetzt dem Hauptzweck unserer Zusammenkunft zu. Hannah. Ja, Mr. Mather? Tritt näher, Hannah. Nimm alle Kraft zusammen und sag uns die reine Wahrheit. Verbirg nichts. Verschweige nichts. Auch wenn der Teufel und alle Höllengeister versuchen sollten, dich am Sprechen zu hindern. Ich will alles tun, was in meinen armen Kräften steht, verehrte Herren. Bitte, fragen Sie, Euer Ehren. Hast du diesen Mann schon gesehen, Hannah? Ich habe ihn mehrmals gesehen. In Salem, bei meinem Vater. Und sonst hast du ihn niemals gesehen? Ich weiß nicht. Besinne dich gut, Hannah. Du hast doch sonst ein gutes Gedächtnis, meine Tochter. Wenn du ihn nicht gesehen hast, dann sag klar und deutlich nein. Du hast uns mehrmals erzählt von dem Mann auf der Waldwiese. Es hat dich Anstrengung und Qual gekostet. Aber du musst es ein weiteres Mal auf dich nehmen. Bezwinge dich, Mädchen. Erzähl uns nochmals, was du auf der Wiese gesehen hast. Es wird mir schwindelig. Mir ist furchtbar schlecht. Die Dämonen foltern dich, ich weiß. Aber denk an Gott, den Herrn, und nimm dich zusammen. Erinnere dich. Siehst du die Wiese? Siehst du sie? Ich sehe sie. Ich sehe viele. Es sind Menschen. Und doch nicht Menschen. Sie tun wie in der Kirche. Aber ich weiß, dass alles sündhaft und lasterhaft ist. Sie schwanken alle hin und her. Wie Nebel. Siehst du den Mann, der ihren Sabbat anführt? Es ist ein dichter Nebel um ihn. Du musst ihn sehen. Du musst ihn erkennen, Hannah. Nein, ich sehe ihn nicht. Lassen Sie das Kind, meine Herren. Sie ängstigen sie nur. Und was immer sie jetzt sagt, wird schwerlich die rechte Erinnerung sein. Wir dürfen uns solche Schwächen nicht gönnen. Lass uns nicht im Stich, mein Kind. Erinnere dich. Denk an den Herrn im Himmel. Nimm dich zusammen und erinnere dich. Hast du den Mann gesehen? Ich weiß es nicht. Weich nicht aus. Sag deutlich ja oder nein. Lass dich nicht vom Teufel zurückhalten. Ich habe den Mann gesehen. Mehr. Sag uns mehr. Der Wein war rot. Und das Brot war rot. Der Mann hat einen haarigen Mantel angehabt. Er hat mir das Buch hingehalten. Mit einer furchtbaren Hand. Aber ich habe gesagt, nein, ich schreibe mich nicht ein, alter Pharao, in dein dickes Buch. Hannah, hast du sein Gesicht gesehen? Kannst du uns sagen, wie er ausgesehen hat? Er hat... Es ist von größter Wichtigkeit, Hannah, dass du dich genau erinnerst. Ich kann mich nicht genau erinnern. Aber vielleicht kannst du dich an die Worte erinnern, die er gesprochen hat. Er hat gesagt... Sei meine kleine Hexe und ich gebe dir alle Herrlichkeit der Welt. Und ferner hat er gesagt, schreibe dich ein, meine kleine Hexe, in mein Buch. George Barros, haben Sie das gesagt? Ich bin doch nicht verrückt. Mr. Barros, wiederholen Sie die Worte, welche das Mädchen gesagt hat. Ich bin kein Jahrmarktskomödiant. Sind Sie denn alle wahnsinnig geworden, meine Herren? Wir sind nicht wahnsinnig. Aber Sie, George Barros, sind ein Verbrecher und Anhänger des Teufels. Geantwortet, ich schreibe mich nicht ein, alter Pharao, in dein dickes Buch. Mr. Barros, wiederholen Sie die Worte, welche der Mann in dem erdbraunen Rock zu dem Mädchen gesprochen hat. Ich habe den Blödsinn vergessen. Der Mann im erdbraunen Rock hat gesagt, sei meine kleine Hexe, Hannah, und schreib dich ein in mein Buch. Wiederholen Sie das. Sie werden begreifen, dass es mehr als verdächtig ist, wenn Sie sich weigern. Sei meine kleine Hexe und schreib dich ein in mein Buch. Er würgt mich. Helft mir doch, helft mir doch. Es ist der Teufel, der sie wirkt, damit sie nicht sprechen kann. Oder es ist das Spektrum des Beschuldigten. Mir scheint dieser grauenhafte Beweis genügt. Ich kann das Leid nicht mehr mit ansehen. Hören Sie auf, sie zu quälen. Aber ich stehe doch hier und das Mädchen da drüben. Wie kann ich sie denn quälen? Stellen Sie sie nicht so frech. Wer quält sie, wenn nicht Sie? Schicken Sie ihn fort, Euer Ehren. Ich flehe sie an, damit sie erlöst wird. Gehen Sie, Barros. Ich bin froh, wenn ich rauskomme aus diesem Narrenhaus. Beruhige dich, Hannah. Er ist nicht mehr da. Komm zu dir, mein Kind. Haben Sie mich was gefragt, Dr. Messer? Was haben Sie mich gefragt? Was wir hier erlebt haben, scheint mir ein hinlänglicher Beweis. Ich warte nur auf Ihr Gutachten, meine Herren, um diesen George Boros verhaften zu lassen. Ich finde, was hier vor sich ging, lässt sich zur Genüge aus natürlichen Ursachen ableiten. Ich bitte um Ihre Meinung, Dr. Mather. Euer Ehren werden mein Gutachten erhalten, noch ehe der Tag zu Ende ist. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen, Dr. Mather. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Komm, Hannah. Hannah, ruf mir Mrs. Mather und Richard. Fürchtest du nicht, dein Bericht könnte einseitig werden? Ich stelle dir anheim, auch deine Ansicht zu Papier zu bringen. Wenn du das sogleich tust, werde ich sie in meinem Gutachten berücksichtigen. Ich habe über diesen Fall keine Ansicht. Ich weiß. Ich habe mich dazu erzogen, die Dinge wissenschaftlich zu betrachten. Ich bemühe den Teufel nur dann, wenn ich mit meiner Wissenschaft am Ende bin. Und das warst du heute nicht. Nein. Sprich dich ruhig aus. Ich kann sehr gut schreiben und gleichzeitig hören. Du schreibst und schreibst. Glaubst du wirklich, dass das alberne Gelalle dieses Lausemädchens historische Bedeutung hat? Durch deine unsinnige Schreiberei hast du die Hirne und die Herzen verdunkelt. Diese Hannah Parrish sieht nur, was du willst, dass sie sehe. Gebrauche doch wenigstens in diesem einen Falle die Vernunft, welche Gott dir verliehen hat. Dieser Parrish hat den Burroughs mit langen Ränken um Amt und Brot gebracht und muss erleben, dass seine Gemeinde sich heute noch, im 9. Jahr, nach Burroughs zurücksehnt. Darum will er ihn vollends vernichten. Und dazu gebraucht er die Halluzinationen seiner Tochter. Ich beschwöre dich, Cotton Messer, überlege zweimal, ehe du dich dazu hergibst, den Burroughs an den Galgen zu liefern. Du bist so hochmütig verrannt in deiner Freigeisterei, dass du die natürlichsten Dinge, das Walten des Teufels und der Hexen ringsum, einfach nicht mehr wahrnehmen kannst. Du musst denken, wie du denkst. Du musst Hexen entdecken. Deine Ehre erfordert es, dein Selbsterhaltungstrieb. Inwiefern? Wenn das Land nicht voll wäre von dem Kampf gegen Hexen und Teufel, dann wäre es voll von dem Kampf um die Verfassung. Diese gemeine und niederträchtige Verleumdung hast du mir schon einmal ins Gesicht geschleudert. Sie stinkt nicht weniger, wenn du sie wiederholst. Man sagt, wir sollen kommen. Ja, ich bedarf eurer Unterstützung. Ich habe euch gerufen, damit eure Andacht mein Gebet verstärke. O Herr, du hast das Herz des Königs in London freundlich gemacht, sodass er uns mit einer neuen Verfassung begnadete, mit einem guten Gouverneur und einer vorbildlichen Landesversammlung. Aber der Teufel, dein Widersacher, will uns diese glückliche Neuordnung nicht gönnen. Er hat dieses Land zu einem aufgewühlten Meer gemacht und Schlamm und Schmutz turmhoch in unseren Weg gehäuft. Er hat vielen die Sinne verwirrt, sodass sie weder das Gute sehen, das du, o Herr, uns beschert hast, noch das Böse, welches er, der Widersacher, gegen uns heranschickt. O misera et miseranda conditio. O über unsere wahrhaft recht klägliche Lage. Steh uns bei, o Herr. Hilf uns, o Herr. Hilf uns, o Herr. Erleuchte, o Herr, den Sinn dieses Kindes Hannah Parrish. Mach ihr Gedächtnis hell, dass sie nicht genarrt werde von dem Fürsten der Finsternis, sondern klar sehe, wie der Teufel und seine schwarzen Heerscharen sie bedrängt haben. Öffne ihr Herz und ihre Lippen, auf dass ihre Worte uns führen auf den Weg zum Siege. Amen. Amen. Und nun, Hannah, mahne ich dich nochmals. Prüfe dich gut und antworte mir in der Furcht des Herrn. War alles, was du sagtest, die reine Wahrheit? Ja, Dr. Messer. Stelle dir vor die unbegrenzte Verderbnis, die deiner wartet, wenn du lügst. Stell dir vor die züngelnden Flammen der Hölle. Und dann sprich mir nach. Ich weiß, wenn ich nicht die reine, unverfälschte Wahrheit sagte und sage, dann werde ich für die Ewigkeit im zehrenden Feuer und Schwefel der untersten Hölle brennen. Sprich mir das nach, Hanna. Wenn ich lüge, dann muss ich in der untersten Hölle brennen. Du solltest sie nicht so quälen. Sie ist doch ganz erschöpft von der Vernehmung. Du mischst dich in meine Amtsgeschäfte? Das liegt mir ganz fern, aber du siehst doch, wie erschöpft das Mädchen ist. Du beharrst auf deiner Unbotmäßigkeit. Kotten! An all dem ist dieser hier schuld, der Freigeist, der Gottlose. Seitdem er aus London zurück ist, ist Aufruhr im Land gegen die von Gott und dem König eingesetzte Obrigkeit. Und nun hast du, Thomas Coleman, diesen verbrecherischen Geist in mein eigenes Haus getragen. Du wiegelst mein Weib gegen mich auf. Du hast meinen Sohn angestachelt, mein Manuskript ins Feuer zu werfen. Was für ein Manuskript? Verstell dich nicht. Ach, du bist offenbar verrückt. Richard, wer hat deine Hand geführt, dieses ungeheure Verbrechen zu begehen? Wer hat dich angestachelt? Bekenne. Ich habe es nicht absichtlich getan. Das Blatt ist einfach ins Feuer geflogen. Ich habe es getan, Dr. Messer. Du? Der im erdbraunen Rock hat auf mich eingeredet mit seiner unheimlichen Stimme. Wirf es ins Feuer, verbrenne das Werk oder ich bring dich um. Und er hat mich so gewürgt, dass ich es tun musste. Also, Boris hat es getan. Boris? Ja, es sind gerade jene Blätter, auf denen der Wortlaut der Aussage gegen ihn wiedergegeben ist. Du wirst doch nicht im Ernst diesen unseligen Barrows bezichtigen, dass er dein Manuskript ins Feuer warf. Hüte deine Zunge, schweig! Schweig endlich! Ich denke nicht daran! Du kannst Pastor Barrows nicht hängen lassen, weil dieses Mädchen ja Dinge zusammenfasst, die sie überhaupt... Bitte, nicht länger, ich bitte euch! Ich sage dir, Kottenmesser, diesmal hast du dich gewaltig übernommen. Es wird eine Zeit kommen, und zwar bald. Da werden alle erkennen, wie furchtbar du geirrt hast. Du kannst mich nicht schrecken. Ich rede nicht für mich allein, sondern für viele. Ich habe bisher keinen Amen gehört, wenn du redest. Die vielen sind langsam. Sie sind nicht geübt zu reden und noch weniger zu handeln. Und so bist du ihre Zunge. Ja, und ihre Faust. So, jetzt hast du dein Teil gesagt. Und jetzt, bitte, geh fort aus meinem Haus. Cotton Mather, ich... Geh fort, sag ich! Hüte dich! Mach dich fort aus dem Land! Das will ich. Ich fahre nach London mit dem nächsten Schiff. Mich zu verklagen? Tja. Und Fürsprache zu tun um eine Verfassung fürs Land. Nicht für die Messer! Nicht so, ich bitte euch, geht nicht so auseinander! Richard! Du warst doch dabei, als das Manuskript verbrannte. Du hast doch gesehen, wer es getan hat und wie es zuging. Willst du bleiben in einem Hause, in welchem simple Tatsachen so wahnwitzig entstellt werden? Komm mit mir nach England. Entschuldigen Sie, Dr. Messer, aber wir bringen eine freudige Nachricht. Die Fregatte Concorde ist eingelaufen. Hier ist der Brief für Sie. Was für ein Brief? Der lang erwartete aus London. Von der Akademie der Wissenschaften. Sind Sie? Ja. Die Londoner Akademie hat mich, Cotton Mather in Boston, zu ihrem Mitglied ernannt. Das ist das erste Mal, dass einem Bewohner dieses Kontinents solche Ehre widerfährt. Jetzt müssen die Verleumder verstummen, die den Mund auftaten wie der Cotton Mather, den Gottesstreiter, den wahrer puritanischen Glaubens. Cotton, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Ja, Abigail. Auch mir, ich leugne es nicht, wärmt diese Ehrung das Herz nach all den Kränkungen und Verdächtigungen, die ich habe erleiden müssen. Thomas Coleman, jetzt siehst du es. Gott bestätigt mich. Gott in seiner unendlichen Gnade bestätigt das, was du meine ewige Schreiberei zu nennen beliebtest, als ein fruchttragendes Werk. Opus Fructuosum. Der Herr hat mein Wort Widerhallen machen in den Herzen der Menschen. Halleluja. Halleluja. Dies ist ein großer Tag für uns alle. Dass uns die Nachricht gerade heute und jetzt zukommt, Richter Sewell, scheint mir ein Zeichen. Der Herr mahnt uns, nicht nachzulassen im Kampf gegen die Umtriebe des Satans. Verstehe ich recht, Dr. Mather? Die Kirche steht hinter Ihnen, wenn Sie Pastor George Burroughs seinen Richtern übergeben. Ich stelle sogleich den Verhaftsbefehl aus. Kapitän Holmes sagt mir, in 4 Tagen ist die Plymouth segelfertig. Beinahe bedauere ich, dass ich nach London fahre. Ich hätte es gerne miterlebt, wie das Land wieder zur Vernunft kommt. Es ist grauenvoll, dass es dem Teufel geglückt ist, sogar einen Diener Gottes zu Fall zu bringen. Ich kann begreifen, dass die Leute es nicht glauben wollen. Nein, sie glauben es nicht. Sie beginnen aufzuwachen. So ist wenigstens dieser Burroughs nicht umsonst gestorben. Er muss schwarzen Zauber getrieben haben. Er muss! Seitdem er starb, seit einer Woche, ist Miss Hannah frei von ihren Krämpfen. Pastor Burroughs ist ein roher Mann gewesen, ohne Kunst und Gelehrsamkeit. Aber ich werde es nicht vergessen, wie er auf der Leiter stand, den Strick schon um den Hals und Cotton Mather anblickte und sagte, Gott wird dir Blut zu trinken geben. Thomas, du willst doch nicht behaupten, dass Burroughs unschuldig getötet worden ist. Ja, das behaupte ich. Dann sind also Dr. Mather und Richter Sewell und der Gouverneur und alle anderen... Narren. Und Mörder. Warum sagen Sie das uns, Onkel Thomas? Warum sagen Sie das nicht allen? Das ist eine Frage, mein Junge, die seit Jahren an viele Männer der Wissenschaft gestellt worden ist. Vielleicht macht Wissen feige. So viel steht fest, manches Mal haben sich gerade die kühnsten Denker vor der Dummheit ihrer Umwelt gebeugt. Sie machen mir Forschung und Gelehrsamkeit nicht schmackhafter, Onkel Thomas. Ich begreife deinen Hohn. Es ist nicht angenehm, seine Zunge zu verschlucken. Aber zuweilen ist es das einzige Mittel, böse Zeiten zu überleben. Ein toter Held ist den Menschen weniger nützlich als ein lebendiger Wissenschaftler. Da du glaubst, dass das Gewese des Teufels bald ein Ende haben wird, warum bleibst du da nicht im Lande, Thomas? Gerade jetzt werden einige Männer in London offene Ohren haben für gewisse Reformen. Es steht schlecht um die Diktatur der Messers. Die Gutachten der New Yorker Geistlichen sind mehr als zurückhaltend. Der Sondergerichtshof soll aufgelöst und die noch nicht entschiedenen Fälle an die gemeinen Gerichte zurückgewiesen werden. Ich gehe mit Zuversicht nach London. Cotton Mather muss recht haben. Der Herr kann es nicht zulassen, dass Cotton Mather nicht recht hat. Cotton! Ihr habt es geschafft. Mit des Teufels Hilfe habt ihr es geschafft. Wo kommst du her? Aus Andover. Auch dort beginnen sie aufsässig zu werden. Du kannst die Vernunft nicht umbringen, Cotton Mather. Sie steht immer wieder auf. Ihr versucht mit allen Künsten den Unglauben am Leben zu erhalten. Aber es wird euch nicht gelingen. Wenn die Leute von Salem die Stätte, wo der Verbrecher Burroughs verscharrt ist, zu einem Tempel der Freigeisterei machen, so liegt das nur an diesem Parrish. Er müsste überzeugender reden, das ist alles. Als ich zu den Leuten von Andover sprach, nach wenigen Minuten wurden sie klein und zerknirscht. Du bist ein großer Redner, aber das Land wird dir die Schuld des Burroughs nicht glauben. Nie und nimmer. Das ganze starke Gift des Teufels war in seinen letzten Worten. Und ich habe ihm ohne Verzug antworten müssen. So brachte ich den Bösen zum Schweigen. Es ist kein Wunder, dass einer schweigt, wenn er gehängt ist. Armseliger Spötter. Dann ist ihm nichts geblieben als ein dünner Hohn. Oh, Herr, du mein Gott. Dr. Mather, ich muss Ihnen nochmals danken. Nun bin ich in Wahrheit erlöst durch die Gnade Gottes und Ihre Hilfe. Wer Augen hat zu sehen, müsste erkennen. Aber der Böse hat viele Augen trübe gemacht. Du solltest dich umziehen, Cotton, nach dem langen Ritt und ein wenig ruhen. Ja, Abigail. Ich komme. Jetzt quälen mich also keine bösen Geister mehr. Und ich bin nichts als die Tochter des kleinen Pfarrers von Salem. Da schauen Sie mich sicher gar nicht mehr an, Richard. So was sollten Sie nicht sagen. Aber es ist doch so. Die ganzen Jahre in Salem hat sich kein Mensch um mich gekümmert. Wenn ich Sie früher in Salem getroffen hätte, Hannah, vor Ihren schlimmen Erlebnissen, wäre ich sicher auch sehr froh gewesen, Sie zu sprechen. Sagen Sie, Richard, bin ich Ihnen nicht ein wenig unheimlich? Ja, auch. Ich weiß nicht. Ich möchte so innig, dass Sie an mich glauben. Gerade jetzt. Ich möchte so gerne, dass vor allen anderen Menschen Sie mir glauben, Richard. Warum gerade ich, Hannah? Ich bin ein dummer junger Mensch. Mein Vater... Ja, Sie sind dumm, Richard. Glauben Sie an mich? Ich... Sagen Sie doch endlich ja. Ja? Geben Sie mir Ihre Hand und sagen Sie ja unbedingt. Ja, unbedingt. Guten Tag, Mr. Richard. Würden Sie Dr. Messer sagen, ich bitte ihn um eine Unterredung? Gewiss, Reverend Parrish. Was ist, Vater? Was ist? An die Wand gedrückt bin ich. Alle meine Feinde stehen auf wider mich. Sie werfen mir Leichtgläubigkeit vor. Ich hätte mich beschwatzen lassen von dem Geschnatter meiner Tochter. Ich hätte ihr Gefasel nicht so ohne weiteres für bare Münze nehmen sollen. Der Teufel hat uns in Wahrheit einen bösen Streich gespielt, der sich gerade dich ausgesucht hat. Na, sag doch was! Du kannst doch sonst so viel sagen! Jetzt hast du keine Geschichte bereit, was? Wirft man Dr. Messer Leichtgläubigkeit vor? Ja, das ist es ja. Er darf glauben, wem oder was er will, weil er Dr. Messer ist, Pastor in Boston. Wir kleinen Landfahrer machen es immer falsch, ob wir den Teufel sehen oder nicht. Aber was ist denn geschehen? Was hat sich denn geändert von gestern auf heute? Deine Freundin Ann Putnam ist übermütig geworden, das dumme Lude, und hat Mrs. English als Hexe denunziert. Die Frau des reichsten Mannes in Salem. Und so einen Strohkopf suchst du dir zu deiner besten Freundin aus. Und was geschah mit Mrs. English? Sie wurde verhaftet. Also. Mr. English ist kein Bettler. Mr. English ist der reichste Schiffsräder in der Kolonie. Er hat den alten Putnam auf 1.000 Pfund Schadenersatz verklagt wegen Verleumdung seiner Frau. Das ist das Ende. Das ist der Untergang. Sie wollten mich sprechen, Mr. Parrish? Ich bin in Not, Dr. Messer. Die Behörden lassen uns im Stich. Richter Corwin hat dem Schiffsräder English einen Verhaftsbefehl eingeräumt in der Verleumdungssache gegen Putnam. Das ist doch... Nur weil Sie selber schwachen Glaubens sind, Bruder Parrish, verzweifeln Sie vor der ersten Widerwärtigkeit. Verzeihen Sie, Dr. Messer, aber es ist keine erste Widerwärtigkeit. Unsere Amtsbrüder in New York verleugnen uns. London will nichts von uns wissen. Der Gouverneur tut nichts für uns. Und die Richter stehen zu unseren Verleumdern, sodass wir nicht mehr die Kläger sind, sondern die Angeklagten und Verfolgten. Es sollte einem Gottesmannen nicht unbekannt sein, dass der Herr den Seinen nicht immer nur Siege schickt. Es betrübt mich, Bruder Parrish, dass Sie in dieser Prüfung so jämmerlich versagen. Meine Gemeinde versagt, nicht ich! Die Gemeinde ist nur das Abbild des Hirten. Aber man kann nicht fester sein im Glauben als ich. Guten Tag, Dr. Messer. Richter Sewell, Sie? Ein grauenvolles Unglück hat uns heimgesucht. Der Teufel hat uns zu Irrtümern verführt. Irrtümer? Ich hoffe, ich verstehe Sie falsch. Alle die Zeit hindurch glaubte ich felsenfest, Gott habe durch Ihre Unterweisung mein Urteil erleuchtet. Ich hätte dem Lande reines Recht gegeben. Schutz dem Schuldlosen und Strafe dem Schuldigen. Noch als ich den Pastor Barris verurteilte, glaubte ich so. Und jetzt glauben Sie das nicht mehr? Nein, jetzt fürchte ich. Jetzt weiß ich. Der Teufel hat nicht den Sinn einiger armer alter Weiber und kleiner Leute verwirrt, sondern die Herzen und den Verstand der Führer dieses Landes. Was veranlasst Sie zu diesem Glauben, Richter Sewell? Von der Stunde an, da Pastor Burris gehängt wurde, ging durchs Volk ein Flüstern, er sei zu Unrecht verurteilt. Geschwätzter Masse. Ich habe die Stimme des Volkes niemals gering geachtet. Als die Unzufriedenheit mit meinem Urteil wuchs, ging ich von Neuem nach Salem und Casco und Felmers und spürte dem Leben Pastor Börres nach. Es ist nicht leicht, den Glauben festzuhalten, dass ein Mann von so einfältiger Güte ein Hexer sollte gewesen sein. Genau das war die List des Teufels, dass er sich eines solchen Werkzeuges bediente. Aber jetzt, seit diesem unseligen Prozess, eifern die besessenen Kinder nicht nur gegen Männer und Frauen von niederem Stande, sondern sie klagen Bürger an, die in Wohlfahrt und Ansehen leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann wie Schiffsräder Englisch ein Bund mit dem Bösen sollte geschlossen haben. Und noch weniger kann ich es mir vorstellen von meiner lieben Frau Elisabeth. Man hat Mrs. Yule? Das Mädchen Sarah Weber hat ausgesagt, es sei Mrs. Yule, die sie anfalle und bedrohe. Da haben Sie es, Dr. Neffe. Ich habe nie daran gezweifelt, dass der Teufel durch den Mund der Kinder auch Unschuldige bezichtigen werde. Das ändert nichts an der Schuld derjenigen, welche durch gewissenhafte Untersuchung überführt und gerichtet wurden. Was ist das? Was sind das für Stimmen? Da sind sie. Da sind sie wieder. Dr. Messer! Was geht da vor? Kommen Sie ans Fenster. Kommen Sie. Mich friert. Ich habe Angst. Was wollen diese Leute vor meinem Haus? Sie sind nicht ihretwegen gekommen, Dr. Messer. Sie stehen da und starren herauf, weil ich hier im Hause bin. Seitdem Pastor Barros verscharrt ist, sind, wo immer ich mich zeige, Leute hinter mir. Sie schreien nicht. Sie tun nichts gegen das Gesetz. Sie sind immer nur da. Ein ewiger Vorwurf. Und seitdem dieses Kind Sarah Weber meine liebe Frau angeklagt hat, sie sei eine Hexe, verstehe ich diese Leute. Auch sie begreifen nicht, warum man ihre Frauen, Mütter und Töchter als Hexen vor Gericht gestellt hat und warum ich sie als Hexen habe hängen lassen. Raffen Sie sich auf. Schütteln Sie diese feindselige Schwermut ab. Werden Sie, der Sie früher waren. Es ist Ihre Pflicht. Meine Pflicht? Ja. Ich werde meine Pflicht tun. Liebe Leute, ihr blickt mit Augen des Vorwurfs auf mich. Ihr habt recht. Ich habe mich und unser Land in schweren Unfrieden gebracht mit dem allmächtigen Gott. Hört, ich nehme den Tadel und die Schande auf mich. Ich bin, wenn auch unwissentlich und unwillentlich, das Werkzeug gewesen, auf mich selbst und auf euch, die Schuld unschuldigen Blutes zu laden. Richter Yule! Das ist grauenvoll. Oh, wie sank ich in Wahn und Irrtum. Das ist entsetzlich. Oh, wie ist mein Herz voll Unruhe und Verzweiflung. Ich bekenne. Ich tadle und schäme mich vor Gott, vor dem Lande und vor meiner unsterblichen Seele. Ich bekenne. Jetzt bricht alles zusammen. Jetzt bleibt mir nichts als die Flucht. Richter Yule. Jetzt haben Sie dem Lande einen argen Schlag versetzt, von dem es sich lange nicht erholen wird. Ich kann Ihnen nicht verzeihen und ich kann Gott nicht darum bitten. Sie haben furchtbare Schuld auf sich geladen, durch Kleinmut und Voreiligkeit. Das glaube ich nicht, Dr. Messer. Die Schande ist schwer, aber die Schuld war schwerer. Verharren auch Sie nicht weiter im Irrtum, Dr. Messer. Leben Sie wohl. Ich will sehen, wie ich das gut machen kann. Ich will zu den Leuten sprechen. Ich will mitten unter Sie treten. Lassen Sie mich mitkommen, Bruder Messer. Vater, ich will nicht allein bleiben. Nicht allein in diesem Zimmer. Sei froh, dass Sie nicht wissen, dass du hier bist. Versteck dich in den dunkelsten Winkel. Das rate ich dir gut. Einen Bund. Wenn er jetzt da wäre mit seinem Buch. Der Herr lässt furchtbare Dinge geschehen. Aus. Es ist alles aus. Sie hören nicht auf ihn. Und nun geht er unter uns herum wie ein brüllender Löwe. Suchen, den er verderbe, betöre, verschlinge. Mach aus! Es nützt nichts! Richard! Richard! Richard! Miss Hannah! Oh, dass Sie da sind. Was ist Ihnen? Sie verlassen mich nicht wie die anderen. Sie glauben nicht, dass ich schuld bin an alledem. Sagen Sie es mir. Sagen Sie es mir, Richard. Ich glaube es nicht. Haben Sie Mitleid mit mir? Sagen Sie mir, dass Sie mich nicht für schlecht halten. Ich habe Sie sehr gern, Hannah. Wenn die Verleumder recht behalten und wenn ich zurück muss in die grässliche Ödnis von Salem und alle auf mich schauen mit Bosheit und Hohn, das ertrage ich nicht. Was soll ich denn tun? Gehen wir fort. Sie und ich. Miss Hannah. In eine andere Kolonie, wo man uns nicht kennt. Sie sind stark und tüchtig, Richard. Und auch ich bin nicht schwach. Ich habe Einfälle. Ich habe Fantasie, wie man nie sagt. Wir sind nicht verloren, wenn wir weggehen. Hannah, was verlangen Sie von mir? Ich weiß, Sie geben viel auf, aber Sie werden mehr gewinnen. Sagten Sie nicht, Sie haben mich sehr gern? Ich weiß es, Richard. Ich wusste es längst. Sie zittern, ja. Zittere ich? Haben Sie Furcht vor mir? Ich weiß nicht. Richard, lassen Sie mich doch nicht so betteln. Ich bin mürbe vor Sehnsucht nach Ihnen, Richard. Hier ist geschrieben, spät. Da werde allen vor Augen. Hören Sie. Sie sind alle ganz still geworden. Der allmächtige Gott und sein gesegneter Mittler Jesus Christ haben den Menschen Mitleid ins Herz gesenkt. Aber der Fürst der Finsternis versucht, dieses Mitleid in die falsche Richtung zu lenken. Lasst euch nicht von ihm verblenden. Habt kein Mitleid mit den Verbrechern, den Gerichteten, die jetzt im Pool der Verdammnis brennen. Wenn ihr Mitleid haben wollt, dann habt es mit jenen, die durch göttliches Geschick auserwählt sind, unter der Bosheit Satans so grauenvoll zu leiden. Sehen Sie doch, wie Sie an den Lippen Ihres Vaters hängen. Deshalb rufe ich euch zu den Wachen. Er hat sie zurückgewonnen. Hasset sie! Vernichtet sie! Er hat gesiegt! Waffnet euch, sie zu vernichten und ihren Herrn, den Teufel. Gebt keine Gnade! Nein! Ich kann das nicht hören. Ich will das nicht mehr hören. Was ist Ihnen? Sollen neue Opfer fallen? Sollen noch mehr Menschen sterben? Richard! Freuen Sie sich doch! Freuen Sie sich mit mir! Wir können hier bleiben. Wir brauchen nicht fortzugehen! Oh, Richard! Es sollen abermals Menschen gerichtet werden. Darüber freuen Sie sich? Ich habe nicht gelogen. Begreifen Sie das doch. Sie sehen doch, Ihr Vater glaubt mir. Alle glauben mir. 19 Menschen sind umgebracht worden. Wollen Sie noch mehr Geschichten erzählen? Was vor 3 Minuten zwischen uns war, das kann doch nicht plötzlich verschollen sein in deinem Herzen. Lüge ich? Ist dieser Kuss eine Lüge? Und dieser? Ey, lass mich! Ich will nicht. Ich will dich nicht lieb haben müssen. Du jubelst, wenn Menschen sterben. Richard! Geh weg von mir! Rühr mich nicht an. Du bist schlecht. Und hochmütig und schlecht. Du willst mich nur quälen. Ah, jetzt weiß ich es. Du selber gehörst vor Gericht. Du bist einer von denen, die in dem Buch stehen. Jetzt fällt es mir von den Augen. Ich habe dich gesehen und ich werde es sagen. Du Hexer, du Teufel! Was sagen Sie da? Oh, das habe ich nicht gedacht. Verzeihen Sie mir. Ich wollte Sie nicht schlagen. Ich weiß nicht, wie ich das aber tun kann, Hannah. Miss Hannah, bitte verzeihen Sie mir. Was ist das? Zeigt kein falsches Mitleid! Wir wollen nichts verhören! Hört mich doch an! Nein, nein! Sie glauben ihm nicht mehr! Er hat nicht gesiegt! Es werden keine Menschen mehr umgebracht! Sie haben sich geirrt, Hannah! Nein! Nein! Hannah! Wo wollen Sie hin? Halla! Sie haben sich gegen mich empört. Vater. Hast du es gehört, Richard, mein Sohn? Die Menschen, die ich betreute mit aller Kraft meines Herzens, haben losgeschrien gegen mich. Jetzt wird der Teufel eine gute Zeit haben in diesem Lande. Vater. Hilf ihm, Thomas. Bitte sprich zu ihm. Vielleicht ist es gut, Cottonmesser, dass das Ende so schnell und heftig gekommen ist. Reiß dich heraus aus deinen Träumen. Überwinde dich. Du verstehst dich auf die Staatsgeschäfte. Du weißt, dass jetzt nach diesen Hexenprozessen das Volk aufwachen und die alten Privilegien zurückfordern wird. Ja, das war ja der Grund, aus dem ihr den Teufel herbeigerufen habt. Er soll euch helfen, euren Staat aufzurichten. Einen Staat, nicht mehr ruhend auf den Geboten Gottes, sondern auf der brüchigen Logik eures gemeinen Menschenverstandes. Versteckt dir nicht die Wirklichkeit hinter großen Worten. Wir wissen deine Kraft zu schätzen. Schließen wir ein ehrliches Bündnis. Hilf uns, die alte, gute Verfassung wiederherstellen und das Flickwerk abtun, das man euch in London aufgezwungen hat. Du armer kleiner Mensch, du missest mich mit deinem eigenen Maßstab. Glaubst du, weil ein paar armselige Dummköpfe dir zujubeln, werde ich an Gott und Teufel irre? Lass doch die tönenden Worte. Überlege gut, rasch. Komm mit mir nach London. Das Schiff fährt in 4 Tagen. Und wenn ich die Ewigkeit zum Überlegen hätte, glaubst du, ich werde meinem Gott abschwören? Und du, Richard, kannst du noch zögern? Jetzt noch? Willst du dein Leben ketten an das hier? Lass den Jungen in Frieden! Verpeste nicht mein Haus mit dem Gestank deiner Freigeisterei! Ich habe dich hinausgewiesen, aber du bist frech wie die Hölle! Soll ich den Büttel rufen? Es scheint, Richard, dass es dein Vater nicht gerne sieht, wenn du mit mir kommst. Aber in 3 Wochen bist du 18 und mündig. Ich gehe mit Ihnen, Onkel Thomas. Dr. Coleman. Miss Hannah! Was ist mit Ihrer Tochter? Helfen Sie. Ich habe sie abgeschnitten. Nein. Man muss sie doch wieder zum Atmen bringen können. Hannah! Anna, helfen Sie ihr. Helfen Sie ihr doch. Sie hat sich erhängt. Meine Schuld. Meine furchtbare Schuld. Hier ist keine Hoffnung mehr. Unser aller Schuld. Der Teufel hat sich eingenistet in diesem Hause. Gott schlägt mich mit furchtbaren Prüfungen. Ich bin sehr allein. O Herr, lass mich nicht schwach werden. O Herr, lass mich nicht nachlassen im Kampf gegen die Finsternis. Gib mir Kraft, auch nun, da ich allein bin, Zeugnis abzulegen vom Walten des Teufels. Aus der Tiefe meines Herzens gelobe ich dir. Ich werde fortfahren. Ich werde nicht nachlassen im Kampf gegen den Fürsten der Finsternis. Ich werde... Wir brachten als Hörspiel Der Teufel in Boston von Leon Feuchtwanger. Die Personen der Handlung und ihre Darsteller waren Pastor Cottonmesser, Nationalpreisträger Wolfgang Langhoff, Abigail, seine Frau, Elfriede Neh, Richard, deren Sohn, Eckhard Friedrichsson, Thomas Coleman, Arzt und Gelehrter, Horst Preuska, Pastor Samuel Parrish, Karl Kenzia, Hanna, dessen Tochter, Margarete Taute, Pastor George Burroughs, Hans-Joachim Büttner, Richter Sewell, Waldemar Schütz, die Waschfrau Bridget Oliver, Else Wolz. Toningenieur Heinz Sebastian, Schnitt Waltraud Bordel, Regieassistenz Werner Grune und Siegfried Wittlich, die Musik schrieb Peter Fischer, Funkbearbeitung Gerhard Rentsch, Regie Nationalpreisträger Wolfgang Heinz.